Deutschlandfunk Hörspiel. Der Herbst der R.L. von Lothar Trolle nach Alfred Döblin. Österreichische Zeitung Neue AZ Tagblatt. Und nun ist die Mauer weg. Mit ihrer Rissigkeit gerät auch die Teilung Europas ins Wanken. Selbst die Teilung Deutschlands, nichts ist mehr unvorstellbar. Die Abschaffung des Warschauer Paktes schon gar nicht, nicht einmal die der NATO. Eine Vision ist näher gerückt seit dieser Nacht, die eines in all seinen nationalistischen, einheitlichen, neutralen Europas mit einem einzigen Deutschland im Mittelpunkt. Und der Einbeziehung weiter Teile einer demokratisierten Sowjetunion in selbstbewusste Abgrenzung von den USA. Der liberale Garde in London. Das Zerbrücken der Berliner Mauer zeigt. Brose Zink. Nebel liegt über Berlin. Unter den Linden hin zum Hallischen Ufer zieht sich parallel zur Friedrichstraße eine lange Straße, die Wilhelmstraße, mit ihren vornehmen Gebäuden im nördlichen und ihrem etwas vernachlässigten südlichen Teil, wo obskure Gestalten aus dunklen Haustüren treten, sich in dunkle Toreinfahrten drücken, auf dem Bürgersteig herumstehen und in einem dieser zwei- bzw. dreistöckigen Häuser der südlichen Wilhelmstraße in einem breiten Zimmer, dessen Fenster zum Hof zeigt, brennt Vormittag um 11 noch Licht und die Wirtin, die dieses Zimmer nebst angrenzendem Salon vermietet hat an einen Herrn Brose Zenk, sieht durch die obere Milchglasscheibe, da in dem Zimmer brennt noch Licht. Und sie denkt an den Nebel unten im Hof und vorn auf der Straße und sagt, schläft der Kerl nun einen Rausch aus oder hat er ein Weib bei sich und macht auf Illumination? Oder belegt sie, ist der Kerl wie der vor 2 Jahren, der sich am Fensterkreuz aufgehängt hatte, tot? Und lässt auf dem Küchenherd die Rüben stehen, trocknet sich rasch die Hände am Handtuch ab und horcht nun in den Händen das Handtuch nochmals an der Tür ihres Untermieters. Außerdem für Licht war eine Pauschale verabredet, dem werde ich mein Geld zu verfunzeln und nicht einmal reagieren, wenn ich klopfe. Also rennt sie zum nächsten Polizeiabschnitt und ist eine halbe Stunde wieder zurück mit einem Polizeimeister, der nun höchstpersönlich an der Tür des Untermieters Brose Zink rüttelt, bis O darauf hätte es auch sie ankommen lassen sollen, die Tür von selbst aufgeht und den Blick freigibt in das Zimmer und auf das Bett und da auf dem Bett das Objekt liegt quer über dem Bett auf dem Rücken. Zumindest aufgehängt hat er sich nicht, liegt aber da, ohne sich zu rühren. Doch da schnell das Objekt hoch, sitzt nun aufrecht im Bett, ein Mann gräulich anzusehen, der Bart zerknautscht, an einem der Beine hängt ihm noch der Stiefel, die Jacke zerdrückt, die eine Backe, auf der vermutlich die letzten Stunden gelegen hatte, ist knallrot und deutlich zeichnen sich auf ihr rote Streifen ab. Was wollen Sie von mir, krächzt der Mann auf dem Bett die beiden Eindringlinge an. Und der Obermeister bückt sich höflich, reicht ihm den anderen Stiefel, der da auf dem Teppich zwischen Tür und Bett liegt und sagt, nichts Besonderes, es war nur wegen des Lichts in ihrem Zimmer. Ihre Wirtin hatte sich beunruhigt, sich ihretwegen Sorgen gemacht. Und dann sagt der Staatsdiener, ihre Papiere sind doch in Ordnung? Und da fasst der Brose Zink in seine Brusttasche, holt zunächst eine Handvoll Brotmarken und dann einen Pass heraus. Sie gehen ja schön mit Ihren Brotmarken um, sagt da der Polizeiobermeister und nimmt sich den Pass, fängt an, in dem Pass herumzublättern und dann sagt der Herr Polizeimeister, der offensichtlich beim besten Willen im Pass des Herrn Brose Zink nichts Anstößiges findet, freuen wir uns, dass es nur ein Schreckschuss war und gibt dem Herrn Brose Zink den Pass zurück. Doch das nächste Mal knipsen Sie, bevor Sie sich hinlegen, besser das Licht aus, sonst alarmiert Ihre Wirtin noch die Feuerwehr. Und dann stehen der Herr Polizeiobermeister und die Zimmervermieterin draußen im Korridor der Wohnung und wispern. Was ist das für ein Mann? Woher hat er die vielen Brotmarken? Und wie geht er mit den Marken um? Und hinter der Tür im Zimmer, Brose Zink lobpreist seine Wirtin und deren Idee, ihn so früh zu wecken. Denn heute ist ein großer Tag. Heute werden die Opfer des 9. November begraben und da will er unbedingt dabei sein. Will sich ein Bild machen, was hat er zu erwarten von dieser Revolution. Doch zunächst zieht Brose Zink sich erst einmal aus, stellt sich vor den Spiegel, betrachtet seine Männlichkeit, danach sein Gesicht, übernächtigt zweifellos, doch mit dem Bart, der jetzt, da er angefangen hat, sich zu rasieren, nass ist, durchaus vertrauenerweckend. Ja, wenn er sich wie jetzt zuzwinkert, sogar ein wenig schelmisch, dreht sich nun beim Rasieren um nach dem Tisch und den Illustrierten, die auf dem Tisch liegen, und nach den Porträts von Mitgliedern der Regierung, den Volksbeauftragten auf ihrer Rückseite. So gut wie die sehe ich auch noch aus. Soldatenräte, Arbeiterräte, alles Räte. Du, hatte seine Mutter zu ihm gesagt, wirst Kommerzienrat. Kommerzienräte haben die noch nicht. Und so etwas braucht man immer. Und dann zieht Brose Zenk sich an. Mach hin, du ziehst besser den dunklen Anzug, den mit den weißen Streifen an. Um 11, da haben sie sich bestimmt schon in Tempelhof versammelt. In Holland hat er Waggons mit Lebensmitteln, dafür hier schon einige Käufer, doch gibt's hier Unruhe, bleiben seine Waggons garantiert auf dem Abstellgleis stehen. Nickt dann vom Korridor aus seine Wirtin in der Küche zu und zieht rasch die Wohnungstür hinter sich zu. Unten Ecke Stresemannstraße, der Taxifahrer hat nichts gegen einen Umweg zu fahren. Über die Goldstraße und dann im Taxi zu warten, bis Brose Zenk oben im dritten Stock bei seinem Freund Motz observiert hat. Hat der Lust mit raus nach Tempelhof zu fahren? Es dauert 10 Minuten, bis dann Motz endlich sein drittes Telefongespräch erledigt hat, sich schließlich den Mantel anzieht und danach sogar noch von der Zimmertür aus mit der Fernbedienung den Fernsehapparat, der da im Wohnzimmer auf dem Parkett steht, auszuschalten und sich von Brose Zenk nach unten zum Taxi führen lässt. Ich geh nur auf die Mauer, das ist alles. Oh. Guck mal, da ganz oben, guck mal, da ist nur Himmel. Das ist nur Himmel. Oh, ich Himmel. Guck mal, da ganz oben. Ja. Guck mal, da sind die Hunde, die Schwarz vor Menschen ist die Kolonnenstraße. Aus vielen Fenstern hängen rote Fahnen. In der Dudenstraße kommt das Taxi nur noch schrittweise vorwärts. Und als sie ankommen, auf dem Tempelhofer Feld und aus dem Taxi steigen, raunt Motz seinem Freund ins Ohr, gut sehen die Menschen aus. Ein großes Holzpodest hatte man am Rand des Flugfeldes errichtet und darauf stehen die 8 Särge. Mit dem Elektromonteur aus der Landsberger Allee, dem Gastwirt aus der Einbecker Straße, beide erschossen in der Chausseestraße, dem Werkzeugmacher, dem Sattler, dem Arbeitslosen, erschossen in der Eichendorfstraße am Nordbahnhof, dem BEWAG-Angestellten, der jungen Arbeiterin und dem 13-jährigen Schüler, die liegen geblieben waren nach der Schießerei auf dem Alexanderplatz. Vorn wird bereits geredet. Doch noch immer kommen Leute aus der U-Bahn-Station und von der Dudenstraße und drängeln sich durch. Motz schreckt zusammen. Was machen eigentlich die vielen Leute hier? Und Brose Zenk staunt, Mensch, die sehen ja aus wie du und ich. Vorn an das Rednerpult tritt nun ein Neuer und der redet laut genug, dass zu verstehen ist, was er sagt. Noch nie ist eine politische Umwälzung mit so wenig Todesopfern vollzogen worden. Doch die Revolution ist noch nicht beendet. Sie ist erst am Anfang und muss gesichert werden. Und Brose Zenk stößt Motz an. Pass auf, das ist so einer, der meint Sozialismus. 4-spännige schwarzbezogene Rollwagen halten vor dem Podium und Soldaten heben ganz langsam und sehr sorgfältig, verrichten die Soldaten ihre Arbeit. Die 8 Särge, 3 auf den ersten, 4 auf den zweiten und den weißen Sarg mit der Arbeiterin auf den dritten Wagen. Auf die Särge werden Kränze gelegt, vorn spielt eine Kapelle, Jesus meine Zuversicht, Pferde ziehen an und schon ordnet sich hinter den Wagen der Zug. Als sie dann mit der Menge, wohin sollten sie sonst gehen, Richtung U-Bahn-Station Platz der Luftbrücke strömen, stößt Brose Zenk seinen Freund in die Seite. Wir nehmen uns ein Taxi, sonst kommen wir nie von hier weg. Doch der Taxifahrer fleht sie an, nehmen Sie besser eine U-Bahn. Das kann Stunden dauern, bis wir hier durchkommen. Die ganze Gegend um den Alex ist verbarrikadiert wegen des Polizeipräsidiums. Doch Brose Zenk schreit ihn an, fahren Sie schon, ich will hier weg. Und so geht es dann einen Umweg, die Friesenstraße, die Zossener Straße, die Skalitzer Straße, dann über die Oberbaumbrücke. Unten die Spree, ein grauschwarzes Gewässer, bei dem man nicht einmal sieht, in welche Richtung es fließt. Dann in der Warschauer Straße, als vor einer Baustelle das Taxi sich einordnen muss in einen einspurigen Verkehr und es schließlich nicht einmal mehr schrittweise vorwärts geht, löst Brose Zenk sich aus seiner Erstarrung. Emotz, unsere Existenz steht auf dem Spiel, doch der interessiert sich nur für die Leute, die da vor dem S-Bahnhof, Warschauer Straße, die Treppe nach oben kommen. Aber dann antwortet er doch seinem Freund, meinst du, und auf wen setzt du, Motz? Doch Motz, mehr interessiert ihn die junge Frau, die auf dem einen Arm ein Kind und einen Kinderwagen vor sich herschiebend auf dem Bürgersteig mit dem Fußgängerstrom ihres Weges geht, kriegt kaum die Zähne auseinander. Auf wen ich setze, das lass mal meine Sorge sein. Doch Brose Zenk ist nicht zu beruhigen. Und was sagst du zu Liebknecht? Ist der wie Lenin? Und dann in der Karl-Marx-Allee-Höhe Kino Kosmos kommt das Taxi erneut nicht weiter. Und der Fahrer biegt in die Richard-Sorge-Straße ein und hier stehen welche auf der Straße und lassen sie nicht weiter. Raus. Wenn wir laufen, könnt ihr das auch. Und nachdem der Fahrer ausgestiegen ist, müssen schließlich auch sie das Auto verlassen. Ausbeuter, Knallprotze, Männer, die eine große rote Fahne bei sich haben und deren Fäuste zucken, kreisen sie ein. Ihr Ausbeuter könnt laufen wie wir. Motz lacht da los. Den möchte ich sehen, den ich ausgebeutet habe. Ihr seid wohl verrückt geworden. Lasst uns jetzt weiterfahren. Denkt an den Taxifahrer, der braucht auch sein Geld und schon bekommt Motz einen Hieb in den Rücken. Haut ihm einen auf die Schnauze, jetzt bezahlt ihr das Taxi und dann geht's weiter und zwar zu Fuß, Drecksäcke. Brose Zenk holt schließlich sein Portemonnaie heraus und reicht dem Taxifahrer einen Schein, den der, ohne Anstalten zu machen, etwas zurückzuzahlen, nimmt und dann gehen sie zu Fuß bis zur Ecke Straßmannstraße und hier dreht Brose Zenk sich noch einmal um. Der Taxifahrer steht noch immer neben seinem Taxi auf der Straße und streitet mit den Kerlen herum. Sieht mit der Eröffnung der Grenzen auch eine alte Forderung der Friedensbewegung erfüllt. Bruce kennt wörtlich, es gibt noch Gefahren. Das massive Waffenarsenal noch immer in Europa lagern und Pläne es zu vergrößern, ist eine davon. Das Beste, was der Westen und Großbritannien tun könnten, ist, die Abrüstung ernst zu nehmen. Ja, die britische Presse zur Entwicklung in der DDR aus London berichtete für euch Sigmar Krause. Heimkehrer. Er in ihrer neuen Wohnung oben im 8. Stock des Elfgeschossers in der Mollstraße sitzt auf der Couch und soll ihnen vom Krieg erzählen. Doch er sagt, Minna arbeitet zu viel und denkt, was ist hier los? Sie müssen ihm schon die Worte aus dem Mund ziehen. Krieg, das ist Dreck, Ratten und knapp zu essen. Wir von der Artillerie erzählen überhaupt wenig. Wir spielen Karten und rauchen. Die meisten von uns sind außerdem schwerhörig. Bei mir ist es das rechte Trommelfell. Ist mir auch schon aufgefallen, sagt da die Mutter. Wenn man dich von rechts etwas fragt, antwortest du gar nicht. Da muss er lachen, von links auch nicht. Und dann streckt er seine Beine aus und sagt, du lieber Strohsack, ihr Berliner, seit ich in Berlin bin, höre ich nur quatschen, quatschen. Den Berlinern müsste man das Maul zunageln, dann ging's besser. Was wir brauchen, ist Frieden und Fressen, alles andere ist Blech. Und der Sozialismus, der Vater ist es, der da neugierig wird? Nee, er bleibt dabei, Frieden und Fressen. Und heute Vormittag noch einmal 4.000, sodass sich die Zahl der Übersiedler in die Bundesrepublik erneut auf ungefähr 13. Ja, meine Damen und Herren, da brach die Leitung ab, aber vielen Dank an meinen Kollegen Heiner Giersbach in Bonn und zu guter Letzt noch ein Schnappschuss aus Lübeck. Joachim Böskens berichtet. Wie gestern beherrschen auch heute die Trabis das Straßenbild, aber nicht nur Autos bilden im Zentrum lange Schlangen. Der größte Andrang herrscht vor der Betreuungsstelle im Kanzleigebäude. Seit Freitagabend sind die Mitarbeiter der Stadtverwaltung pausenlos im Einsatz, um das sogenannte Begrüßungsgeld von 100 D-Mark an die Besucher aus der DDR zu verteilen. Eine über 400 Meter lange Schlange hat sich mittlerweile vor dem historischen Gebäude gebildet. Und inzwischen sieht... Dann sitzt er auf der Couch, hat die Beine von sich gestreckt und guckt zu seiner Schwester. Minna, haben uns lange nicht unterhalten, bist du mir Schuss? Nee. Ich denke auch, warum sollst du mir Schuss sein, Männer? Ich weiß, ich bin faul. Männer, im Krieg wird man faul. Ede, dann sitz hier nicht rum, als wärst du unnütz. Bin ich nicht, werd schon mein Geld verdienen. Ich verdiene, ich geb dir, was du brauchst. Und warum soll ich kein Geld verdienen? Ede, sind wir noch Menschen, mach ein Ende mit dir. Mit wem? Mit der ganzen Summe. Männer, wenn ihr Mann keinen Blödsinn macht, was mich betrifft, ich glaube an nichts mehr, ich sag's offen und ehrlich. Nischt und wieder nischt. Alles Dreck. Das riecht man auf 10 Meilen. Und dann steht er im Korridor, zieht sich die Joppe über und setzt sich die Mütze auf. Was mich betrifft, ich hole mir jetzt meinen Entlassungsschein und die 50 M. Unten an der Ecke Mollstraße muss er lange warten, bis eine Ampel grün zeigt und er die Straße überqueren kann. Der Wind, der ihm dann auf dem Alex ins Gesicht bläst, ist so heftig, dass er die Mütze mit der Hand festhalten muss. Und dann steigt er über eine breite Treppe nach unten in einen Fußgängertunnel und kommt in der Münzstraße wieder nach oben. An den Mast einer Peitschenlampe neben dem Ausgang des Tunnels ist ein Handzettel geklebt. Proletarier aller Länder, in Deutschland hat die Revolution ihren Einzug gehalten. Die Arbeiter und Soldaten haben sich erhoben. Proletarier aller Länder, wir rufen euch auf, das Werk der sozialistischen Befreiung zu vollbringen. Die Internationale wird die Menschheit sein. Es lebe die Weltrevolution des Proletariats. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. An der Ecke Alte Schönhauser Allee muss er erneut vor einer Ampel stehen bleiben und dann zeigt die Ampel grün und dann wieder rot und dann wieder grün und ihm fällt ein, Minna hat recht. Keiner kümmert sich um uns. Jeder macht, was ihm gerade passt. Wollen alle nur ihr Geld und Zigaretten. Ist eine verfluchte Sache. Keiner kümmert sich um uns. Und dann zeigt die Ampel wieder rot und er merkt, er hat Hunger. Irgendjemand muss ja die Führung übernehmen. Kann ich eher die Führung übernehmen, oder? Wäre schön, wenn das Militär weg wäre. Natürlich. Warum? Was? Warum? Es ist besser, eine Armee zu haben, die man nicht braucht, als eine Armee zu haben, die man vielleicht mal bräuchte. Hast du mal überlegt, wie viel Geld so eine Armee kostet? Ne, das ist ja nicht diskutabel hier, dass zum Beispiel, wie viel die kostet, die Armee, oder? Natürlich. Also ich würde ganz gerne, dass die Armeen alle überall in der Welt weg wären. Ja, ist ja überall, aber nicht. Bloß überall. Denn, Abrüstung, ja, probier's doch mal. Ja, bloß überall. Meint sich, dass die... Also hier passiert doch jetzt was. Bei uns passiert doch gar nichts. Wir können nur Hoffnung haben, dass hier was zu uns überspringt, dass bei uns auch noch ein bisschen was in Bewegung kommt. Dass hier bei uns das aufhört mit diesen Rüsten und immer mehr. Ja, Waffen, dann müssen und sie so. Dann ja, auch überall erreichen. Dann machen wir das. Guck mal, wenn du doch mit einem ganz normalen Menschenverstand rangehst, dann brauchen Menschen keine Mauer zwischeneinander. Die können nämlich friedlich miteinander reden. Und von den Emotionen, die da waren, ist das auch sehr gut zu verstehen. Verstehst du? Diese Mauer hat ihren Sinn überlebt. Das ist jetzt so ein Relikt, das gehört weg. Und du sagst, jetzt muss sie noch bleiben. Aber in ein paar Tagen wird auch eure Regierung so weit sein, dass sie sagt, was ich will, bitte sprechen die Mauer da und da. Verstehst du? Du hingst doch deiner Zeit hinterher. Karl Liebknecht. Er, Stunden zuvor war er, nach seiner Rede unten im Hof, als er zu denen, die ihn mit brennenden Fackeln umstanden hatten, gesagt hatte, mit schwarz-weiß-roten Fahnen und in musterhafter Disziplin und einem künstlich angestachelten Hass gegen uns ziehen Generäle vom Westen ins Innere Deutschlands, zwischen Matrosen in Militärmänteln, die ihn wie eine Leibgarde umschwirrten, in der Hand den Hut und mit der rechten sich die Haarsträhnen aus der nassen Stirn wegschiebend, die breite Treppe im Marstall nach oben gestiegen, war dann durch eine Tür, die ihm jemand geöffnet hatte, in einen hohen Raum mit hohen Fenstern getreten, hatte ihn am Fenster stehen sehen und daraufhin denen, die ihn in Gruppen umstanden, zu verstehen gegeben, er möchte gern allein sein, war dann zu ihm ans Fenster getreten und hatte angefangen, auf ihn einzureden. Radek, in der Stadt sieht man nicht mehr dieselben Leute wie früher. Wo ich hingehe, sehe ich sonderbare Typen. Ich fühle mich förmlich von ihnen eingekreist. Radek, was sind das für Leute? Wie soll ich dir diesen menschlichen Abraum beschreiben? Sind sie geschickt von unseren Feinden, uns aus dem Konzept zu bringen? Doch wie gerissene Typen sehen sie nicht aus. Und außerdem, es ist ihnen anzusehen, sie kommen von sich aus. Einmal ist es der kleine deutsche Mann, der seine warme Stube haben will. Gut, die können wir ihnen geben, aber es sind unter ihnen auch gebildete Intellektuelle. Die wollen nicht einmal mehr ihre warme Stube. Die haben ihre verschwommene mittelalterliche Metaphysik. Und damit sind sie zufrieden. Dazu brauchen sie nur ihre sogenannte Gedankenfreiheit. Aber gerade sie haben eine sonderbare Art, da zu stehen, herumzusitzen. Und sie starren dich immerfort an, nicht, dass ihre Blicke niederträchtig sind. Doch sie belauern dich und ihre Gebisse sind wie von Wölfen. Radek, du weißt, ich bin nicht feige, aber vor diesen Typen bin ich geradezu wie gelähmt. Die bringen mir noch das Gruseln bei. Lieber möchte ich zurück ins Zuchthaus, als mit denen kämpfen. Ihr, Radek, hattet wenigstens euren Lenin. Radek, ihr in Russland hattet es leichter. Ihr habt ein riesiges Land. Ihr zerstörtet da ein bisschen und da ein bisschen. Das geht bei uns nicht so. Wir wohnen dichter. Sitzt nun in der Eule in der alten Schönhauser Allee, an der Stirnseite eines langen Tisches, hat sich als Aperitif ein Prosecco DM57 bestellt, kurz gebratene Lammhüfte mit Sellerie-Olivenpüree und frittiertem Thymian DM31 und zieht nun an seiner Zigarette und konzentriert sich ganz darauf, was da am Tisch nebenan beziehungsweise hinter ihm, unmittelbar in seinem Rücken und weiter entfernt gesprochen, sich gegenseitig in den Satz gefallen, im Chor gebrüllt und so weiter wird. Es ist wahrhaftig keine kleine Sache, eine so große Summe in seinem Haus zu haben. Der ist ein glücklicher Mann, der nur so viel Geld zu Hause hat, wie er gerade zum Leben braucht. Ich kenne ihn seit 4 Jahren. Großartig, was er geschaffen hat. Alle Achtung. Ist mir in die Knochen gefahren. Alles normaler Verdienst. Plötzlich hat man zu viel. Meine Frau hat gesagt, Kriegsgewinne bloß raus damit. Deswegen kaufe ich nun Möbel. Haben Sie unseren Hausmeister gesehen? Die Hausmeister und Pförtner sind jetzt die wichtigsten Personen. Bis der andere mit einem Mal neben ihm am Tisch sitzt, doch der musste ihn schon lange beobachtet haben. Warum sonst fängt der kaum, dass er Platz genommen hatte, sofort an, auf ihn einzureden? Großartig diese Redefreiheit. Keiner stellt sich vor, man trifft sich, sitzt zusammen und redet. Aber keine Angst, auch wenn jetzt überall etwas besprochen wird, jedenfalls zunächst werden wir es tun, nichts vermeiden, zu Taten überzugehen. Zumindest so klug sind wir Deutschen inzwischen geworden, dass wir nicht aus jedem Beispiel gewisse Konsequenzen ziehen. Doch dann werden wir handeln. Und wie? Wenn die Natur uns dazu zwingt und dann so, wie die Natur es will. Dieser Volksstamm, zu dem auch Sie gehören, soll der aus seiner indischen Kontemplation gerissen werden. Muss es aus seiner Kontemplation heraus erfolgen. Aktionen, zu denen wir Deutsche uns hinreißen lassen, haben einen philosophischen, genauer gesagt theologischen Kern. In Deutschland kann eine Revolution nur aus theologischen Gründen entstehen. Und zu einem theologischen Zweck. Alles andere sind periphere Ereignisse, das heißt bestenfalls Ruhestörungen. Und setzen weder Hunger noch Hass in Bewegung, nur Gott bzw. Satan. Hören Sie, um sich von uns Deutschen ein richtiges Bild zu machen, muss man nicht auf die Straße gehen und seine Studien treiben. Besuchen Sie unsere sehr, sehr schöne Nationalgalerie und dort die Bilder von Carus Richter Blechen. Wunderbare kleine Gemälde, meist Miniaturen, Stillleben. Das ist allererste deutsche Malerei. Das Stillleben als Ausdruck unserer Seele. Oder denken Sie an den Spruch unseres höchsten Klassikers. Und willst du wissen, was sich ziemt zur Frage nur bei edlen Frauen an? Revolutionen, egal wie sie verlaufen, letzten Endes fallen sie uns nur auf die Nerven. Nicht wahr, Sie sind Liebknecht. Ich habe Sie bei der Beerdigung der 8 Revolutionsopfer im Friedrichshain sprechen gehört. Sie sind ein guter Mann, eine Seele von einem Menschen, Sie denken, was Sie sagen. Nur schade für Sie, dass Sie an der Spitze einer revolutionären Bewegung stehen. Es tut mir leid um Sie. Und da muss er doch etwas antworten. Er guckt sich suchend um. Wo bleibt nur das Essen? Doch da wird ihm speiübel, und als er dann auf die Straße tritt, spuckt er vor der Eingangstür lange vor sich hin und muss dann immer wieder ausspucken an diesem Abend seine Spur durch die Stadt. Der Junge hat noch nicht zu Hause geübt. Ja, die habe ich jetzt übelig. Wollen wir mal zu. Ewig noch mal. Schöne Ausprobe. Berliner sollen kommen mit dem Hammer. Das läuft, geht unsere Richtung da oben. R.L. Sie muss sich entkleiden, bücken, sich gefallen lassen, dass man sie zweimal von hinten abtastet, setzt sich, tritt vor das Fenster. Ihre Zelle echauffiert sich über die Kohlmeisen, die da vor ihrem Fenster nach Futter suchen. Es ist wie ein mitten im Satz verstummtes Wort. Ist es möglich, unjung und nicht mehr ganz gesund, wie ich es bin zu dieser Stund? Möchte ich noch einmal lieben, schwärmen, glücklich sein, doch ohne Lärmen? Wirft sich auf das steinharte Bett, über dem Gefängnishof in einem weiten, lockeren Band fliegen Krähen hinaus auf die Felder, lauscht den abgehackten Vogelrufen, kau, kau, werfen die dort oben sich kleine Metallkugeln zu. Ich habe ihn gemordet, ich habe zugelassen, dass er hinausgeht und keinen Augenblick habe ich daran gedacht, dass auch er fallen könnte, oh, was bin ich doch für eine Altruistin. Zittert, beißt sich auf die Lippen, setzt sich auf die Bettkante, krallt sich die Finger in die Schläfe. Sie haben ihn mir genommen. So haben sie sich an mir gerecht. Ich bin ihnen hier im Gefängnis noch nicht tot genug. Schließt die Augen, schluchzt. Lass es gut sein, du bist nun eine Kriegerwitwe, musst nun von morgens bis abends und die langen Nächte hindurch mit ihm sterben. Hannes, Hannes, mein junger Doktor, zu dem ich wie oft eigentlich in die Praxis kam und vorjammerte und meine Hände auf seine Schultern legte, hilf mir. Mach ihnen einen Strich durch die Rechnung. Komm, Hannes, den sie tot nennen. Mit ihnen hast du abgeschlossen, noch konsequenter als ich. Doch nicht mit mir. Mit uns hat es im Grunde genommen noch gar nicht angefangen. Auf dem Tisch sein Foto. Du siehst kummervoll aus. Sei du nicht unglücklich. Es gibt ja noch so viel Freude auf der Welt. Mach den Mund auf, Junge, sperr den Schnabel auf, komm und nimm mich. Warum bist du so glücklich, Rosa? Weiß ich, bin ich Doktor Allwissend. Ich musste sterben und nun können wir doch nicht mehr zusammen unsere Reise unternehmen, Rosa. Kommt alles, mein Junge, wart ab. Und wie soll das stattfinden und wohin soll es gehen? Du reist mit mir als blinder Passagier in meinen Haaren. Guck, mein Junge, noch bin ich keine alte Frau und ich gehe ohne Hut und dich trage ich wie eine Bäuerin auf ihrem Kopf einen Krug. Und wo bleibt die Revolution, Rosa, deine Partei? Und die Vögel, die Blumen, Mimi, unser Kätzchen, den nehmen wir alle mit. Und den halben Himmel, den Frühling, den Sonnenaufgang, den Sonnenuntergang, die Musik und die Lieder von Hugo Wolf. Sie im dampferfüllten Baderaum. Licht fällt durch ein niedriges Fenster von oben, sitzt im warmen Wasser und klatscht mit der flachen Hand aufs Wasser. Es ist schon etwas Verfluchtes mit der Politik, für nichts gearbeitet, man hat mir mein Leben gestohlen. In Warschau sollte ich wegen meiner Hüfte bettlägerig sein. Mutter sagte, es gibt Schlimmeres als den ganzen Tag im Bett liegen. Doch ich hielt es nicht aus, schlich mich in aller Herrgottsfrühe, wenn alles noch schlief, zum Fenster und guckte auf den Hof. Dort unten stand dann jedes Mal der lange Anton mit seinem Wagen und spannte seine Pferde ein. Und dann guckte ich den ganzen Tag von meinem Bett aus über die Dächer. Kommt dort nicht der lange Anton mit seinem Pferd und Wagen über die Dächer geflogen? Und das Leben wollte ich sehen, das wirkliche wahre Leben. Da hinten, hinter den Dächern müsste es doch sein, gar nicht weit weg. Und nichts anderes wollte ich finden und darüber bin ich schlohweiß geworden. Sitzt nicht weit her mit deiner Klugheit, hast dich verlaufen, aber wenigstens sitzt du in einer warmen Badewanne. Sie ist noch unterwegs zu ihrer Zelle, ist schon in der heftigsten Debatte mit ihm. Er, immer hast du gesagt, von dem verstehst du nichts und von dem verstehst du auch nichts. Von Medizin, ja, da verstehst du vielleicht ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen von Literatur, doch von den Menschen, der Welt, dem Staat, paar. Rosa, für dich sind alle anderen dumme Schafe, bloß ihr Politiker, ihr Marxisten, ihr habt den Verstand mit Löffeln gefressen. Und wie weit bist du eigentlich gekommen mit deiner Weisheit? Sei ehrlich und lüge nicht. Und was ist eigentlich mit mir? Bin ich nun eine Halluzination oder was? Geliebter, sei mir nicht böse, ich habe doch keinen anderen Menschen. Du bist allein, dann fass dir an die Nase, zieh dir am Ohr, gib dir eine Ohrfeige, dann hast du einen Menschen. Was willst du, was erwartest du von mir? Sollen wir endlich losfahren? Du weißt, ich habe dir eine Reise versprochen. Eine Reise mit allem drum und dran, möchtest du das? Nun sag schon, was soll ich für dich tun, was befehlst du? Na endlich, endlich kapierst du, auch du hier in deinem zeitweiligen Zuhause hast deine Pflichten. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, wenn man dir den Kaffee bringt, wenn du deinen Gefängniskaffee trinkst, wenn du mit dem Frühstück fertig bist und nachdem du das Tablett an die Tür gestellt hast, tritt ans Fenster. Guck aus dem Fenster und ruf nach mir. Wenn es dir möglich ist, ruf mich jeden Tag. Und du musst sehr nach mir rufen, du musst mich inbrünstig rufen, du musst mich rufen wie in den ersten Tagen, musst du rufen. Lieber, lieber Hannes, der Kaffee ist zwar schlecht, Gefängniskaffee, aber es ist alles, was ich besitze und das teile ich mit dir wie das Brot. Unser gräuliches Gefängnisbrot. Wo bist du, Geliebter? Bleib in meiner Nähe, verlier dich nicht wieder. Und dann fütterst mich wie ein kleines, unsichtbares Kind und freust dich, dass du mich nun ganz allein hast. Ein neuer Knastbruder ist da, doch nicht einmal die diensthabende Wache hat etwas bemerkt. Und ich rück zur Seite und mach dir auf meinem Stuhl Platz. Keine Angst, mein Liebster, ich lasse dich nicht draußen in der Kälte liegen. Und wo soll ich liegen? Wo du willst. Aber mehr als meine Pritsche kann ich dir nicht anbieten. Aber ich kann ja auch auf der Seite schlafen. Vorsichtig, vorsichtig, wir, die da draußen liegen, sind schlimmer als Bettler. Verlass dich drauf, ich nehme mir deinen Blechlöffel und fress dir die Suppe weg. Und drehst du dich um, saufe ich deinen Kaffee. Und im Bett brauche ich mehr als nur einen Platz zum Schlafen. Bitte, bitte. Sie draußen auf den Gefängnismauern schwarz die Nacht, ordnet ihre Bücher auf dem Tisch, die Papiere schiebt den Stuhl vor den Tisch, holt langsam und vorsichtig aus dem Spind ein weißes, sorgfältig gefaltetes Handtuch, breitet es über ihre Arme aus, legt es vorsichtig über die Stuhllehne, als es herunterrutscht und auf den Stuhl fällt, streicht sie es vorsichtig glatt und legt es danach erneut über die Lehne, holt danach aus dem Spind ein blaues, besticktes Schmucktuch und legt es über das Handtuch, kniet sich danach vor den Stuhl, drückt zärtlich ihr Gesicht gegen das blaue Tuch, greift dann zu dem Foto von ihm und guckt ihn an. Entschuldige, dass ich manchmal richtig gemein bin zu dir. Eher mein Glückwunsch, du hast heute Geburtstag und warum so feierlich? Ach, das fällt dem Herrn auf, weil ich für dich eine Überraschung habe, aber ich sage dir gleich, du kannst Nein sagen, wenn dir mein Angebot missfällt. Mein Liebster, diese Zelle werde ich nie wieder verlassen. Hier in Breslau wird man mich begraben und da möchte ich... Was? Ich, mein Liebster, habe beschlossen, wir feiern heute Hochzeit. Das ist das Geburtstagsgeschenk, das ich mir von dir wünsche. Ist das dein Ernst? Lieber Hannes, du siehst doch ein, so kann es mit uns nicht weitergehen. Du ziehst jetzt zu mir. Du erwartest von mir ernsthaft, dass ich in dem Zustand, in dem ich mich jetzt befinde, werde dein Mann. Aber in welchem Zustand bin denn ich? Siehst du das nicht? Hier lebenslänglich in der Zelle. Ich bin 48, doch guck mich an, ich bin eine Hexe, ein altes, bemitleidenswertes Weib mit grauen Haaren, das gerade noch 100 Pfund wiegt, und die machen mir Ärger genug mit ihren Kopf- und Magenschmerzen. Was soll ich darauf antworten? Du sagst am besten gar nichts und kommst zu mir, falls ich für dich überhaupt noch eine Versuchung bin. Dann mach jetzt die Augen zu, schließ die Augen, Rosa. Deinen Mund, gib mir jetzt deinen Mund. Oh, bist du kalt, Hannes. Siehst du, so ist es gut. Mein Hänschen, ist das der Tod? Ist der Tod so eisig? Das ist die Steppe, Rosa, das sind die russischen Schneefelder, auf denen es mich erwischt hat, auf denen ich stundenlang gelegen bin, bis ich steif wurde. Ich halte es nicht aus. Du wolltest das für Hochzeit feiern, aber jetzt wird mir besser. Oh, dich lasse ich nicht mehr los. Sie unter der Bettdecke, ist es so in Ordnung, lieber? Ordentlicher geht's nicht mehr. Dann bleib hier bei mir und wärme dich. Nun bin ich ein Wunderwerk von Mensch mit zwei Seelen. Ist das nicht schrecklich, ein so schöner junger Mann haust in einem alten, hässlichen Weib? Nimmt von ihrem Atem, sieht mit ihren Augen, lässt sich von ihr füttern. Doch darauf stelle dich bitte ein, hin und wieder habe ich Bauchschmerzen. Bei Frauen ist das eben so. Nun sei schon endlich still, oder bin ich schwanger mit einem Maulwurf? Sie sitzt dort am Tisch, bückt sich in sich hinein, steckt den Kopf in die Hände, ruft, Hannes, da bist du ja, was machst du? Sitzt, guckt auf den Karton in einer Zellenecke, in dem bewahrt sie ihre Wäsche und Blusen auf. Den Deckel des Kartons, der etwas abseits liegt und auf die verstreut am Boden herumliegenden Kleidungsstücke. Was will er? Bei meinen Kleidern? Keine Ahnung. Da presst sie die Hand vor den Mund und lacht los. Das ist typisch Hannes. Er sucht Männersachen. Er gibt nicht auf. Er will weg. Zum Tod lachen. Dem jungen Herrn Doktor wird es in der Zelle zu eng. Was soll nun das? Wie dir nicht entgangen sein dürfte, bin ich eine Eingesperrte, eine Gefangene, und meine Möglichkeiten, dir Annehmlichkeiten zu beschaffen, sind nun leider etwas beschränkt. Aber deswegen will ich nicht ewig eingesperrt sein, ich will hier raus. Hannes, mein Hannes, um Himmels Willen, was verlangst du da von mir? Ich soll hier ausbrechen. Wie denn, mit bloßen Händen? Hannes, mein Lieber, was wollten wir denn anderes als zusammen sein für immer und ewig? Aber, mein Lieber, muss ich dich überhaupt ernst nehmen? Du bist eine Wahnidee und nichts anderes. Also ist es nur Einbildung, dass du mich hörst, fühlst? Sie sind lustig, Herr Doktor, nur aufgepasst, gleich denke ich mir sie weg, dann sind sie von der Bildfläche verschwunden. Sie in ihrer Zelle sitzt, wartet. Hannes, was treibst du? Lieber, meinst du, du bist jetzt im Fegefeuer? Ich vermute eher in den Pyramiden. Komm, komm aus deinem Sarkophag, schließt die Augen und tippt auf sein Foto, öffnet die Augen und betrachtet ihre Fingerspitzen. Vielleicht sind die magisch und ich ziehe ihn aus dem Foto. Der ist umständlich, er braucht eine extra Einladung, braucht zur Begrüßung einen Blumenstrauß. Hannes, mein Hannes, komm zurück. Bitte und mit Hochachtung, deine Caroline, Rosa, geborene Luxemburg. Legt den rechten Arm zärtlich um die Stuhllehne, der kommt nicht wieder. Schiebt die Bücher beiseite, legt sie auf den Stuhl, der kommt nicht wieder. Dich sollte ich vergessen, mich sollte ich vergessen. Mein Lieber, ich habe mein Leben verspielt. Dich will ich, nur dich und keinen anderen als dich. Wo ich dich nicht hab, ist mir das Grab. Hannes, Hannes, beschütze mich, dass sie mich bei dir lassen. Tu, was du willst, aber lass mich nie wieder allein. Hannes, ich fürchte mich. Weg, geh weg, oder ich zerreiß dein Foto in tausend Stücke. Sie auf dem harten, schäbigen Sofa des Hotelzimmers, steckt die Hände in die Manteltasche. Es ist kalt und sie sitzt in Schal und Mantel, hat den Kragen hochgeschlagen. Leo hat recht, ich sollte von Berlin weg. Kann ihr nichts ausrichten, ihr wird bald allen auf die Nerven fallen. Das ist nur die berühmte Freiheit, nach der ich mich in der Zelle gesehnt habe. Guckt nach oben an der Decke, die Gasflamme steigt höher. Im Gefängnis gab es Bäume, Vögel, die Krähen, Meisenbärchen. Was ist mit ihm? Nimmt die Hände aus den Manteltaschen, befühlt sich, warum soll ich eigentlich nicht an ihn denken? Unvergesslich, wie er am Schluss gekommen ist, mit hängendem Kopf, zerschossener Stirn, den gebrochenen Augen, den klaffenden Kiefern, von seinem Schnurrbart tropfte schwarzes Blut. Ich will das nicht, ich will das nicht. Ich reiß das aus mir raus, eigentlich eine komische Geschichte. Hab mir von dem Jungen auf der Nase herumtanzen lassen, doch das Lied ist aus. Zittert vor Kälte, zieht die Beine hoch, legt sich zurück. Ich möchte keinem auf der Welt mehr begegnen, nur ihn möchte ich noch einmal treffen, diesen Lenker unserer Geschicke, der aus unserem Leben einen erbärmlichen Spuk macht. Und komm schon, zum ersten Mal in meinem Leben bete ich, ich habe ein Recht drauf, dich zu sehen. Du musst mir Rede und Antwort stehen. Wenn du außer Gemeinheit noch Stolz hast, dann stell dich mir. Sie, ihre Knie, Schultern zittern, geht vorsichtig über das Eis des Landwehrkanals. Doch das Eis knistert, viele sind auf dem Eis, doch sie geht zurück, klettert die Uferböschung nach oben, setzt sich auf eine der Bänke, die da am Charlottenburger Ufer stehen. Sie ist 17 Jahre alt und sitzt nun in Hut und Wintermantel auf der Bank und guckt den Schlittschuhläufern da auf dem Eis zu. Da fährt mit roten Backen, offenem schwarzen Haar und einer Pelzmütze in der Hand ein zweites Mädchen ans Ufer heran, klettert die Böschung nach oben, setzt sich neben sie, schlägt die Beine übereinander, schraubt die Schlittschuhe von den Schuhen und fängt schon an zu reden. Da bist du ja, Rosa, lange nicht gesehen. Was treibst du so? Das Letzte, was ich von dir gehört habe, war, dass sie dich in Warschau eingesperrt haben. Ich habe es in der Zeitung gelesen und mir gedacht, was hat sie nur von all dem? Warum lässt sie das nicht? Sie weiß doch, dass das gefährlich ist. Und jetzt bin ich tot. Aber du, Rosa, lebst noch immer? Wer ist sie? Ist es die? Ich und du, Bäckers Kuh, Müllers Esel, das bist du? Will ein Schmied ein Pferd beschlagen, wie viel Nägel muss er haben? 3, 6, 9, Junge, hole Wein, Knecht schenk ein, Herr trink aus und du bist raus? Auf dem Berge Sinai wohnt der Schneider Kikeriki, seine Frau, die Margarete, saß auf dem Balkon und nähte, fiel herab und das linke Bein brach ab, kam der Doktor hergerannt mit der Nadel in der Hand, näht es an, dass sie wieder laufen kann und du bist dran. Die konnte ich nie leiden, und gleich öffnet sich bei der Wintermantel und man sieht ein nacktes Knochengerippe. Doch da ist die andere bereits aufgesprungen, fast in den Schnee und wirft mit Schnee um sich. Lustig gelebt, lustig gestorben, heißt dem Teufel das Handwerk verdorben. Und nun öffnet sich tatsächlich bei der anderen der Pelzmantel. Doch sichtbar wird ein junger Mädchenleib, nackt und weiß. Rosa, wo bleibst du? Madame Lübecker, woran fehlt's? Noch immer in Gedanken? Rosa, hab ich dir nicht immer gesagt, nimm die Dinge, wie sie sind, und unterwirf sie keinem Willen. Was sich dir entzieht, zeigt dir deine Grenzen. Ah, ihr Wohltäter der Menschheit, seid die Schlimmsten, an keinem Weg blüht so viel Tod wie an eurem. Man erschlägt meine Freunde. Warum nicht? Es passiert auf der Welt allerhand. Warum soll es da den Tod nicht geben, die Schmerzen, das Sterben? Du Jammerlappen, nun komm schon, Rosa. Du erinnerst dich, zwischen uns beiden gibt es mehr als nur einen nicht zu Ende gesprochenen Satz. Sie, das Hotelzimmer betreten, riegelt sofort die Tür hinter sich zu. Das blaue Tuch her, das blaue Tuch her. Zieht die Kommode auf und schon sitzt sie auf der Bettkante, in der Hand das blaue Tuch. Hannes sitzt er da auf dem Stuhl, an der Stirnseite des Tisches, wagt nicht den Kopf zu heben. Das leise Kratzen bleibt aber trotzdem. Und da endlich spricht er: Du rufst mich, Rosa, und würdigst mich keines Blickes. Du irrst, mein Lieber, ich habe dich nicht gerufen. Ist das wirklich mein Hannes, der da am Tisch sitzt? Endlich traut sie sich, den Kopf zu heben und ihn anzugucken. Schmuck siehst du aus. Stimmt, früher bin ich ziemlich schäbig herumgelaufen. Na, was hast du in den letzten Wochen so getrieben? Zeit, an mich zu denken, hattest du wohl nicht. Rosa, wie jung und schön du bist, eigentlich überflüssig, immer in der Stube am Tisch zu sitzen. Rosa, du denkst noch immer zu bürgerlich. Man muss doch etwas davon haben, dass man Untergewicht hat. Und du bist wirklich mein Hannes. Du siehst mich, du umarmst mich, ich küsse, also bin ich. Und schon wiegt und schwenkt er sie wie ein Kind in seinen Armen und sie bemerkt, ich trage ja lange weiße Strümpfe und Brokatschuhe mit hohen Absätzen und das mit meiner Hüfte. Nur Mut, Laura, Mut. Aber ich heiße Rosa. Hast du von Rosa nicht genug? Du verzichtest auf Rosa und ich heiße nicht länger Hannes. Und schon reiten sie auf schwarzen Rappen im Galopp über flaches Land. Wer bist du? Jedenfalls bist du nicht mein Hannes. Richtig geraten. Und hast du jetzt vor mir Angst? Nein, herrlich. Aber wer bin ich? Du bist Satan, Fabel. Den gibt es doch gar nicht. Das Böse gibt es doch gar nicht. Du bist es, Satan, und ich gehöre dir, Satan. Mein Leben geht zu Ende. Ich halte das Leben auf Erden nicht mehr aus. Was soll ich tun? Verzweifeln soll, wer verzweifeln will. Oder bist du doch mein Hannes? Ich bin der, den du gerufen hast. Und du bist ein kleines, bockbeiniges Geschöpf, muskulös, schwarz behaart. Laura, keine Grenzen, keine falsche Scham. Lege ich dir die Hände auf die Schultern, fallen von dir die Kleider. Laura, Rosa, reißen wir den Vorhang, hinter den du schon immer gucken wolltest, auf. Sie dreht sich um nach dem Tisch, nickt ihm zu, sein verändertes Gesicht, die Toten, schluchzt auf, hält sich die Augen zu. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Karl, was wollen wir? Schreiben. Man muss ihnen den Spaß verderben, sie sollen keine ruhige Stunde mehr haben. Deine Deutschen, Rosa, haben den Krieg im Leib. Alle von oben bis unten, mit oder ohne Monokel, bringst du die in den Himmel, organisieren sie oben die himmlischen Heerscharen. Aber unser Krieg ist in besten Händen beim Satan. Natürlich zeigen wir uns bald. Sicher lebt man nur in Finnland. Könnte man wenigstens schlafen. Sie setzt sich an den Tisch, nimmt die Haube von der Kaffeekanne, gießt ein. Wenn man wenigstens schlafen könnte. Träume kann ich entbehren, denn unsere Existenz, Karl, fängt selber an, etwas traumhaft zu werden. Mir kommt sie eigentlich sehr real vor. Wir stecken in einem Hinterhalt und sie setzen Himmel und Hölle in Bewegung, uns zu fassen. Rosa, uns fehlte etwas. Wir rechneten zu viel, von Anfang an. Und immer unterschätzten wir unsere Stärke. Und nun marschiert er erneut durch die Stube. Nie habe ich gesagt, wir verkriechen uns in Mauselöcher. Besser eingesperrt sein, als hier in Wilmersdorf herumsitzen. Weißt du, Rosa, was ich jetzt möchte, um es zu präzisieren? Ich möchte Dame spielen. Und schon hat er von der Kommode nebenan das Damebrett geholt. Doch sie kann nur mit Anstrengung im Spiel folgen. Sie hört ein Summen, das nun sogar noch lauter wird. Schon sinkt ihr der Kopf nach unten auf das Spielbrett. Was sage ich ihm? Fragt er mich, was ich geträumt habe, wenn ich das nur wüsste, Karl. Dort ist das Licht nicht weiß und nicht bunt und es bewegen sich in ihm Gestalten und die kommen auf dich zu und legen dir den Arm um den Nacken. Sie verzichtet darauf, in ihrem Zimmer Licht zu machen. Nebenan spielt er Klavier. Er, hörst du, er legt seine ganze Seele hinein. Welcher Schmerz, willst du nicht zu ihm gehen, ihn aufheitern, ihm etwas vortanzen? Entschuldige, das war nicht ernst gemeint. Hannes, es ist nicht Hannes. So habt ihr ihn also doch zur Strecke gebracht. Ich hätte es mir denken können. Aus dem Dunkel löst sich eine Erscheinung. Rosa, ich habe dir etwas zu melden. Nein, nein. Rosa, wir sind nicht verloren. Früher hast du mich gerufen, jetzt rufe ich nach dir. Rosa, was weiß ein Mensch von Freiheit? Du bist nicht so klug, wie du denkst. Was soll mit dir geschehen? Nichts, ich will nur bei dir bleiben. Sie liegt starr auf einer Wiese im Gras. Er, ich verlange einen Preis. Jeden, den du willst, nur lass mich nicht los. Man klingelt gegen 10 Uhr abends, vielleicht Werner, der Kurier, da wird erneut geklingelt und nun auch gegen die Wohnungstür geschlagen. Aufmachen, aufmachen, Polizei. Sie sitzen in der Stube am Tisch, die Rollen sind verteilt. Wer sind sie? Sie zeigt sich erstaunt und protestiert. Was fällt Ihnen ein, hier einzudringen? Wer sind Sie? Das ist meine Wohnung, legitimieren Sie sich gefälligst. Wir sind eine Abordnung der Wilmersdorfer Bürgerwehr und suchen Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Das ist meine Wohnung, ich heiße Matke und eine Wilmersdorfer Bürgerwehr hat nicht das Recht, meine Wohnung zu durchsuchen. Ich verständige die Polizei. Polizei, und fassen Sie mir nicht in meine Taschen. Was geht Sie das an, welche Initialen auf mein Taschentuch gestickt sind? Sie sind also Frau. Die Frau, die in der Küche am Tisch sitzt, drückt sich ängstlich das Taschentuch gegen den Mund. Und ich dachte schon, die anderen in der Stube sind es. Es ist nämlich, wir wollen keine Dummheit machen und einen Falschen festnehmen. Und drüben der Mann behauptet, er wäre Karl Liebknecht, aber wie Karl Liebknecht sieht er nicht aus. Geben Sie zu, das ist Ihr Mann. Mein Mann ist doch gar nicht da, aber er kann doch inzwischen zurückgekommen sein. Sie waren ja die ganze Zeit in der Küche. Er kann ja zurückgekommen sein, ohne dass Sie es bemerkt haben. Nun nehmen Sie sich zusammen. Sie sind mitverantwortlich, wenn wir hier einen Fehler machen. Aber wir sind doch überhaupt keine Spartakisten. Es war nur, man hatte uns gefragt, ob wir ein paar Mark zusätzlich verdienen wollen. Man hätte dafür uns ein Ehepaar, das ich ein paar Tage einmieten wollte. Dann kommen Sie bitte, bitte. Also, das hier ist Frau Matke und das hier ist Frau Sendel. Die Frau nickt stumm. Falls es noch Fragen gibt, Sie erreichen uns im Café Eden Hotel in der Kurfürstenstraße. Surre, surre macht der Motor, als sie ihn bluten sieht. Ich war damals oben im 3. Stock, da hörte ich, Dr. Liebknecht wird eingeliefert. Da ging ich hinunter ins Vestibül, es war gegen 22:30 und man war schon dabei, ihn abzutransportieren. Man hatte ein Spalier gebildet, durch das der Dr. Liebknecht durch musste. Als er sich dann oben auf dem Lastkraftwagen setzen wollte, bekam er einen Kolbenschlag auf den Kopf und als dann das Auto anruckte, sprang ein Soldat im Pelzmantel auf das Trittbrett. Sie sind auf das Auto des Dr. Liebknecht aufgesprungen. Wie weit sind Sie mitgefahren? Keine 10 Meter. Haben Sie mit der Faust geschlagen oder mit einem Gegenstand? Mit der Faust, einen Gegenstand hatte ich nicht in der Hand. Und als Sie zurückkamen, haben Sie Ihre Hand gezeigt? Jawohl, denn ich hatte auf der Hand einen blutigen Fleck. Schreit sie, lasst ihn los, ihr schlagt ihn ja tot. Hals, Maul, surre, surre macht der Motor. Hände drücken ihr von unten den Kiefer zu, sodass sie nur noch stöhnen und wütende Blicke um sich werfen kann. Wenn die könnte, die würde uns jetzt alle auffressen. Surre, surre macht der Motor, auch an dir, Rosa, geht der Kelch nicht vorüber. Schön, dass du das hier noch erlebst. Der Posten lässt sie vorausgehen durch die Hotelhalle zum Ausgang. Rosa, ich hoffe, du als intelligente Person durchschaust diese Mogelei und unterscheidest Traum von Wirklichkeit. Redet er nun schon am helllichten Tag mit mir, hat er nicht Angst, die anderen könnten ihn hören? Als die Luxemburg nach unten gebracht wurde, hatte der Posten neben der Tür schon seinen Karabiner gesichert und die Patronen herausgenommen und sagte, die kommt hier nicht lebendig heraus. Bist du nicht die Rosa, die gebettelt hat, Herrlicher? Lass mich nicht mehr los, ich will nicht mehr zurück. Kaum war die Luxemburg durch die Drehtür getreten, hob der Posten an der Tür seinen Karabiner und schlug zu. Nach dem ersten Schlag fiel sie, ohne einen Laut von sich zu geben, in der Tür rücklings um. Da wären wir nun zurück, Rosa, aus der Lyrik in die Prosa. Nun siehst du den Schwindel dieser Welt, wie beschreibt man das? Da fiel sie mir auf die Knie, da gab ihr der Junge noch einen Schlag vorn auf die Stirn. Rosa, mach es kurz, lass dich schon in das Auto heben, das da auf der Straße steht. Damit wir dir, wenn du ankommst, ein Fest geben können. Blut rann ihr durch Nase und Mund, so zerrte man sie zum Auto und setzte sie auf den Rücksitz. Rosa, nun komm schon, damit wir dich endlich gebührend empfangen, wie es sich für dich gehört, als eine der unseren. Da nahm der Oberleutnant seinen Revolver und wollte schießen, aber der Revolver ging nicht, weil er gesichert war. Da sagte jemand im Auto, er solle das gefälligst lassen, hier im Auto herumzuballern. Da nahm der Herr Oberleutnant noch einmal den Revolver, entsicherte ihn und schoss. Wohin schoss er? Hier oben aus circa 1 Zentimeter Entfernung in die Schläfe und trat da eine Veränderung mit dem Körper der Luxemburg ein. Sie zuckte nur noch einmal zusammen und dann blieb sie liegen. Rosa, komm, streng dich an, sei jetzt du, nur du. Der Herbst der R.L. von Lothar Trolle nach Alfred Döblin. Mit Hildegard Schmal und Matthias Fuchs. Ton und Technik Karl-Heinz Stevens und Angelika Bruchhaus. Regieassistenz Heike Tauch. Regie Ulrich Gerhardt. Produktion Deutschlandfunk Südwestrundfunk 1999.